This morning we had a wedding here. Heute früh hatten wir eine Hochzeit hier. Do we have a photo from that wedding? Gibt es da ein Bild von der Hochzeit? Andreas Swoboda and Kirsi got married this morning. Der Andreas Swoboda und Kirsi haben heute früh geheiratet. And we had 60 of their relatives here with us. Und da waren 60 Verwandte und Freunde da. The whole middle section was just their relatives and on the hier side. Hier so in der Mitte und dann so ein bisschen noch an der Seite. And the church was out in the perimeters out there somewhere. Und die Gemeinde hat auch so ein bisschen hier gesessen. And we just had a nice full house. It was beautiful. Und es war ein nettes, einfach gefülltes Haus. And es war wunderschön. I heard that we have 3 pictures and they'll be coming. Bilder gemacht. Any moment, right? They're coming. Die kommen okay. Gleich. Okay. Yeah, we had a great time. Ja, wir hatten einfach eine schöne Zeit. They're all married up and yes. Yeah, he just couldn't wait to kiss her, you know. Er konnte gar nicht warten, sie zu küssen. I kept saying not yet, not yet. Ich habe gesagt, nein, noch nicht. And yeah, it was such an awesome time. Es war einfach eine super Zeit. So tonight I want to talk about the bridegroom a little bit more. Heute Abend möchte ich über den Bräutigam noch ein bisschen sprechen. And let's go to slide 16. Den Bräutigam. Yeah, we're talking about the bride. And this is a huppah. Das ist eine Huppa. A Jewish style wedding. So wie das im jüdischen Hochzeitsstil hat. And this is from the Song of Solomon, the banner over me is love. Vom Hohen Lied der Liebe, das Banner über ihr ist Liebe. This represents the house that Jesus is preparing for us. Das repräsentiert das Haus, was Jesus für uns vorbereitet. John 14. Und Johannes Kapitel 14. Let not your heart be troubled. Lass dein Herz nicht erschreckt sein. You believe in God. Ihr glaubt an Gott. Believe in me. Glaubt auch an mich, sagt er. For in my Father's house are many dwelling places. Denn in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. If it was not so, I wouldn't say it. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch doch nicht gesagt. But I'm going to prepare a place for you. Aber ich gehe hin, für euch einen Platz vorzubereiten. And I'm coming back. Und dann komme ich wieder. To receive you. Um euch zu empfangen. So that where I am, you may be also. Auf das dort, wo ich bin, auch ihr seid. God's word is so prophetic. We have no idea the power in Jesus' words. Gottes Wort ist so prophetisch und wir haben gar keine Vorstellung davon, wie viel Kraft in diesen Worten liegt. When we get there and we begin to see realities. Wenn wir dorthin kommen, dann anfangen, diese Realitäten zu sehen. Bible verses and Bible stories will come to mind. Plötzlich kommen uns da diese Bibelgeschichten und diese Verse in den Sinn. And we will say, oi. Oh mein Gott. It was right there. Da. Ach. This is what that, it was right there. Da stand es, genau so. Exactly. This is the place das that God has prepared for you. Den Gott für dich vorbereitet hat. When I get there, I have this planned out. Ich habe schon alles geplant, wenn ich dann dorthin komme. When the angel brings me to show me my dwelling place. Wenn der Engel kommt und mir meine Wohnung zeigt. In the New Jerusalem. Im neuen Jerusalem. Somewhere. Irgendwo dort. And he says, yeah, it's down here. It's like 2 streets down. Noch 2 Straßen weiter. We get to the street. Wir kommen da hin zur Straße. I'm going to tell him this. Don't tell me which one it is. Sag mir nicht, welches ist. Let me see if lass I can schauen. Guess. Gucken, ob ich mir das jetzt vorstellen kann. Me. That's not me. Na, das passt nicht zu mir. Das No. That's mine. Das? How did you know? Wie hast du es gewusst? Just everything that was in my heart. Alles, was in meinem Herzen ist. He's preparing a place for us. Er bereitet einen Platz für uns vor. One day we're going to see it. Und wenn wir es dann sehen werden. And we're going to think, wow. Wenn wir denken, wow. John 6:29. Johannes 6, Vers 29. The work of God was to believe. Das Werk Gottes ist zu glauben. And I was so full of unbelief. Und ich war doch so voll Unglauben. That's why the man in Mark 9. Und deshalb geschah es, dass der Mann in Markus 9, whose son was demon-possessed, dessen Sohn dämonenbesessen war, came to the Lord and said, der kam zum Herrn und sagte, Lord, my son is demon-possessed, help me. Herr, mein Sohn ist dämonenbesessen, hilf mir doch. I believe. Ich glaube. But help my unbelief. Hilf meinem Unglauben. I believe. Ich glaube. But help my unbelief. Hilf meinem Unglauben. So much unbelief in pockets in our hearts. Und so viel Unglauben ist irgendwie so in Taschen unseres Herzens. And God wants to release us from it. Und Gott möchte uns davon freisetzen. So let's go to Revelation just for a review. Gehen wir hin slide 16. Offenbarung. It says this. Let us rejoice and be glad. Lass uns fröhlich sein und frohlocken. And give the glory to him. Und ihm Ehre geben. For the marriage of the Lamb has come. Und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. And his bride has made herself ready. Und seine Braut hat sich bereitet. All through history, God is preparing for this event. In der ganzen Weltgeschichte hat Gott sich vorbereitet auf dieses Ereignis. Because God is a Trinity. Gott ist eine Trinität. He's the Father, Son, and the Holy Spirit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. In the book of Genesis, im ersten Buch Mose, chapter 1, Kapitel 1, God said, sagt Gott, let us, sagt er, lasst uns, make man in our image. Menschen machen in unserem Ebenbild. We already see the Trinity in Genesis 1. Da können wir bereits im ersten Buch Mose, Kapitel 1, die Trinität sehen. When Isaiah saw the Lord, als Jesaja den Herrn sah. He said, "Holy, holy, holy is the Lord." Da sagt er, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Again, you see a picture of the Trinity. Und wieder das Bild der Dreieinigkeit. The Lord appeared to Abraham. Der Herr erschien ihm Abraham. And spoke with him. Und sprach zu ihm. And Abraham prepared the Lord a meal. Und Abraham bereitete dem Herrn ein Mahl. Took him the whole day. Ein Gastmahl. Es braucht einen ganzen Tag. In John chapter 8, Jesus said to the Pharisees. In Johannes Kapitel 8 sagt Jesus zu den Pharisäern. I met Abraham. Ich habe Abraham getroffen. You're not even 50 years old. Du bist nicht mal 50 Jahre alt. What are you talking about? Wovon sprichst du? Abraham saw my day. Abraham sah meinen Tag. And he rejoiced. Und er freute sich. They picked up stones to stone him. Und sie ergriffen Steine, um ihn zu steinigen. Because that person who visited Abraham, denn die Person, die Abraham besuchte, was Jesus himself. War Jesus selbst. We worship a Trinitarian God. Wir beten einen dreieinigen Gott an. One God. Ein Gott with three persons. In drei Personen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. And the Holy Spirit is a person. Und der Heilige Geist ist eine Person. The Holy Spirit can talk. Der Heilige Geist kann reden. I used to think he couldn't. Ich habe immer gedacht, das könnte er nicht. I used to think he could just go. No. Er könnte irgendwie so. Ja. But the Holy Spirit can speak. Aber der Heilige Geist kann sprechen. He speaks. Er spricht. He actually can make real sentences. Er kann ganze Sätze formen. Like go over and witness to this man. Go over to the chariot. Geh rüber dort, wo der Wagen ist. He told Philip, go to the chariot. Sprach er zum Philippus. And talk to this man. Sprich zu diesem Mann. The Holy Spirit is a person. Der Heilige Geist ist eine Person. He's not just a force. Er ist nicht allein eine Kraft. God has prepared a wedding for his son. Gott hat eine Hochzeit bereitet für den Sohn. And this is going to be at the end. It's going to be the most glorious thing we could possibly imagine. Und das wird am Ende sein, und das ist einfach diese herrlichste Sache, die wir uns nur irgendwie erdenken können. Let's go to slide 1. Do you know that Jesus is passionately in love with us? Wisst ihr, dass Jesus uns leidenschaftlich liebt? If you could have seen Andreas this morning. Wenn ihr heute früh den Andreas gesehen hättet. He kept looking at Kirsi. Er schaute mir die Kirsi an. And I said, I know that look. Don't kiss her. Warte, no. Ich kenne diesen Blick. He's like, what? I said, no, don't kiss her yet. It's not time. Noch nicht an der Zeit. Passionately in love with his bride. Leidenschaftlich einfach in Liebe and mit seiner Braut. And I always ask myself, you know, because I see the church in 37 years, I've seen Christians, and I think, what does he love about us? Ich sehe so die Gemeinde und denke mir so, was liebt er an uns? Christians are fighting and bickering and gossiping. Sie kämpfen miteinander und complaining. Sie beklagen sich. What is he like about us? Was mag er uns? How is it possible that he could be passionately in love with us? Wie kann das sein, dass er uns so leidenschaftlich mag, dass er uns leiden mag? There's something that he loves about us. Da gibt es etwas, was er an uns liebt. And we'll talk about it. This is a beautiful parable in Matthew chapter 22. Matthäus Kapitel 22, ein wunderbares Gleichnis, eine Parabel. This is one of the last things that Jesus talked about before he in his Passion Week. Das ist eines der letzten Dinge, über die Jesus sprach. Es war in der Passionswoche. And it says this: The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son. Das Reich der Himmel ist einem König gleich geworden, der seinem Sohn Hochzeit machte. Who's the king? Wer ist der König? God the Father. Gott, der Vater. Who's the Son? Wer ist der Sohn? It's Jesus. Es ist Jesus. And he's speaking about himself. Und er spricht da von sich selbst. Who gave a Next verse. Who gave a wedding feast for his son. Er gab ein Hochzeitsfest für seinen Sohn. And he sent out his slaves or servants to call those who had been invited to the wedding feast, and they were unwilling to come. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Speaking of the nation of Israel. Er spricht von der Nation Israel. John the Baptist started preaching, the kingdom of God is near. Johannes der Täufer fing an zu predigen, das Reich Gottes, es ist nah. Meaning the king himself. Der König selbst. The king himself is here. Der König selbst the ist kingdom hier. Is here. Das Königreich ist hier. And they were preaching this, and then Jesus' disciples preached the same thing. Er hat dies gepredigt, und dann die Jünger haben das Gleiche verkündigt. Jesus himself preached that. Genau das hat auch Jesus gepredigt. Town to town, they went everywhere preaching the kingdom of God is at hand. Von Stadt zu Stadt und Dorf zu Dorf haben sie gepredigt, das Reich Gottes and ist direkt vor der Jesus Tür. Jesus did an unbelievable amount of miracles. Und Jesus hat einfach eine unermessliche Anzahl von Wundern gewirkt. The whole crowd was healed. Everybody. Massen von Menschen wurden geheilt. Right through. Einmal so durch, geheilt. John wrote in his gospel. Johannes schrieb in seinem Evangelium. If we had to write down everything we saw. Wenn wir alles niederschreiben müssten, was wir gesehen haben. Books could not contain it. Die Bücher dieser Welt könnten es nicht füllen. Everything that Jesus did, unbelievable. Könnte es nicht beinhalten. Alles, was Jesus tat, das ist einfach unfassbar. Thousands of people present and everybody's healed. Tausende von Menschen waren da gegenwärtig und alle wurden geheilt. And everybody's going home with a story. Und jeder geht nach Hause und hat da seine Geschichte erlebt. We just read one, blind Bartimaeus. Und wir lesen vielleicht nur eine, die vom blinden Bartimaeus. Or two, or three, or five. Oder zwei, drei, vier, fünf. But there was thousands of stories. Aber da gab es Tausende von Geschichten, von Zeugnissen. And Jesus was doing miracles all und Jesus over the place. Wirkte all diese Wunder. And he was multiplying bread and walking on water und er wandelte auf dem Wasser, blowing people away and casting out demons. Und die Menschen waren völlig in Erstaunen vor ihm und er hat Dämonen ausgetrieben. And word got back to the religious leaders in Jerusalem. Und die religiösen Führer in Jerusalem erreichte auch dieses Wort. And they were jealous of him. Von diesen Wundern und sie wurden eifersüchtig. That's what it says, they were jealous of him. Sie waren eifersüchtig auf ihn. And they said, look, the whole world's following him. Schau, die ganze Welt folgt ihm nach. If we let this happen, the Romans are going to come and hold us responsible. Wenn wir das zulassen, dann werden die Römer kommen, sie werden uns verantwortlich halten. And the high priest said. Und der hohe Priester sagt. So, one man has to die. Ich sage euch, ein Mensch muss sterben. So that the nation is not destroyed. Damit die Nation nicht zerstört wird. He had no idea what he was prophesying. Und er hatte keine Ahnung davon, dass er da eigentlich prophezeite. It says, because he was the high priest, he was prophesying that Jesus would die for the nation. Weil er der hohe Priester war, so heißt es, hat er keine Idee davon gehabt, dass er über Nationen prophezeite. But what he was saying in his mind was, we have to kill Jesus so the Romans don't kill us. Was er da in seinem Sinn dachte war, ja, wir werden ihn töten müssen, damit die Römer nicht gegen uns kommen. They were unwilling. Sie waren nicht bereit auf ihn. It's like the same thing today. Es ist genauso heute. The so-called, the sogenannte or the Christians around the world. Die sogenannten right? Christen in der Welt. Like how many? It's one point. There's more than that. Almost two. I think it's 2.2 billion Christians in the world today. In der Welt sind so 2,2 Milliarden Christen in der Welt. But it's not the Christians who are hungry. The so-called Christians. Was sind nicht diese sogenannten Statistikchristen, die da hungrig sind? It's people who are not Christians. Es sind vielmehr die, die nicht Christen sind. The people in China, the people in Africa, the people in South America. Die Leute in China, in Afrika, in Südamerika. Muslims, people in Iran, all over the place are coming to Christ. Die Muslime, zum Beispiel im Iran, sie kommen zu Christus. And the people that you would think. Und Leute, von denen man eigentlich denken würde, dass sie damit voll und ganz eingenommen werden. They were sie sind es nicht. Sie waren nicht bereit. Next verse. And again he sent out other slaves, servants, saying, tell those who have been invited, behold, I have prepared my dinner, my oxen, my fatted livestock, are all butchered and everything is ready. Come to the wedding feast. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Geladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. He's baiting them. Er bietet sie, kommt. He's saying, hey, if you don't get it, this is awesome. Er gibt ihnen regelrecht einen Köder und sagt, komm, schau mal, wie super das sein wird. I've held nothing back. Das wird ein Riesenfestmahl. Ich halte nicht zurück. Kommt und feiert. Next verse. Nächster Vers. But they paid no attention. Sie achten es aber nicht. And they went their way. One, und gingen einfach ihres Weges. One to his farm, another to his business, and the rest seized the slaves, mistreated them and killed them. Der eine auf sein Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten sie und töteten sie. The first seven chapters of the book of Acts. Die ersten sieben Kapitel in der Apostelgeschichte. God is reaching to the Jews. Da ist Gott, der sich ausstreckt zu den Juden. Even after Christ was crucified in Jerusalem. Selbst nachdem sie Christus in Jerusalem gekreuzigt haben. God is focused on the Jews. Ist Gott voll und ganz ausgerichtet auf die Juden. He said to them, Peter preached, he said, the leaders did it in ignorance. Petrus predigt in der Apostelgeschichte und sagt, ja, die Leiter des Volkes haben es in Unwissenheit getan. The time of refreshing has come. Aber es ist eine Zeit der Erfrischung, der Erneuerung gekommen. And they cried out, what should we do? Und da rufen sie aus, was sollen wir tun? Repent and believe on Jesus. Tut Buße und glaubt an Jesus. Jesus went right after the very people who murdered him and went and tried to embrace them. Gott ist direkt den Menschen hinterher, die ihn gekreuzigt haben. Und er wollte sie einfach aufnehmen, umarmen. But they killed Stephen. Aber sie brachten Stephanus um. And they stoned him. Und sie haben ihn gesteinigt. And just before they stoned him, Stephen said this. Und bevor sie ihn steinigten, sagt Stephanus, you always resist the Holy Spirit. Ihr widerstrebt immer dem Heiligen Geist. And then he saw Jesus. Und dann sah er Jesus. And then they stoned him. Und sie steinigten ihn. And they persecuted the church. Und sie verfolgten die Gemeinde. Next verse. But the king was enraged. Der König aber wurde zornig. Can you imagine God being really angry? Könnt ihr euch das vorstellen, dass Gott wirklich zornig wird? A loving, merciful God, but now he's really, really angry. Ein liebevoller, barmherziger Gott, aber jetzt ist er voll Zorn. He's enraged. And he sent his armies. Er ist voll Zorn und er sandte seine Heere aus. He sent the Romans. Er sandte die Römer. And destroyed those murderers and set their city on fire. Und brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Now this is a simple parable. Das ist ein einfaches Gleichnis. But look how prophetic it is. Aber schaut mal, wie prophetisch das ist. It is prophesying the future. Es sagt die Zukunft voraus. The words of Jesus are powerful. Die Worte Jesus, sie sind so kraftvoll, so mächtig. Next verse. That was in 70 AD. The city was destroyed. Das war in 70 nach Christus. Da wurde die Stadt Jerusalem Everything zerstört. Everything was burned. They didn't even want to burn the temple. Und da wurde alles niedergebrannt. Eigentlich wollten sie den Tempel nicht niederbrennen. Titus, who was the general, said, "Don't burn the temple. Save the temple." Titus, der General war, der Feldherr, sagte, brennt mir den Tempel nicht nieder. But the temple caught on fire and the whole thing burned and the gold melted and went between the stones. Der Tempel fing Feuer und sie fing alles an zu brennen und das Gold, was drin war, es lief herab in die Ritzen der Steine. And the soldiers took every stone apart to get the gold. Hinein in die Fugen und so haben sie die Steine auseinandergerissen und alles zerrissen. Just as Jesus prophesied. Wie Jesus es prophezeit hatte. Not one stone will be left upon another. Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Er sprach vom Tempel. Then he said to his slaves, the wedding is ready. Dann sprach er zu den Knechten und sagte, die Hochzeit ist bereit. But those who were invited were not worthy. Aber die Geladenen waren nicht würdig. Go therefore to the main highways. And as many as you find there, invite to the wedding feast. So geht nun hin auf die Kreuzungen der Straßen. Und so viele immer ihr finden werdet, ladet sie zur Hochzeit. This is where we come in. Und da sind wir. Verse 9. I'll go to 10. 10. Those slaves went out into the streets and gathered together all they found, both evil and good. Und jene Knechte gingen aus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, sowohl böse als auch gute. And the wedding hall was filled with dinner guests. Und die Hochzeit wurde voll von Gästen. It's interesting, that stands out to me more than any part of this whole parable. Das ist interessant. Das springt mir hervor, stärker als alles andere in diesem Gleichnis. Both evil and good. Beides, sowohl böse als auch gute. What burns on the heart of Jesus? Was brennt da auf dem Herzen Jesu? What is he looking for? Wonach schaut er? Is he looking for good people? Schaut er aus nach guten Leuten? No. Nein. Because there are none, actually. Da gibt es eigentlich gar keine. Relatively speaking, but really, there are none. Relativ gesehen, naja, aber in Wahrheit gibt es gar keine. He's looking for responsive people. Er schaut nach Leuten, die auf ihn reagieren, die auf ihn antworten. We get hung up on this thing that when we're good, God is happy with us. Und wir hängen uns so daran auf und sagen, ja, wenn wir doch nur gut sind, dann wird Gott auch glücklich mit uns sein. But God would rather have someone who's really struggling with being good. Aber Gott hat lieber jemanden, der sich da wirklich abmüht und abkämpft, damit irgendwie gut oder besser zu werden. But is responsive to him. Und doch aber auf ihn reagiert. Because Jesus is love. Jesus ist Liebe. God is love. Gott ist Liebe. Why does God love us? Warum liebt uns Gott? Because he's love. Weil er That's Liebe why. Ist, deshalb. He loves us because he is love. Er liebt uns, weil er And Liebe ist. He has a passion to express that love. Und er hat eine Leidenschaft, diese Liebe einfach auszudrücken. And when he finds a responsive heart, Und wenn er da ein Leben, ein Herz findet, was darauf reagiert, he has such a passion to pour his love into that person. Er hat so eine Leidenschaft, einfach diese Liebe da in das Herz auszugießen. That's why we are the bride of Christ. Und deshalb sind wir die Braut Christi. He has a passion for us. Er hat eine Leidenschaft für uns. Augustine said, Augustinus sagte, if there's one person in this world that you don't love, wenn es da eine Person nur gibt in dieser Welt, die du nicht liebst, then you don't love anybody. Dann liebst du niemanden. Think of that. Denk drüber nach. There's one person in this world you don't love. Wenn es da eine Person gibt in dieser Welt, die du nicht liebst, then you don't love anyone. Dann liebst du niemanden. If the sun only shines on one or two people, wenn die Sonne nur so auf ein, zwei Leute scheint, then the sun is not really shining on anybody. Dann scheint die Sonne nicht auf wirklich jemanden. Jesus said the rain falls on the just and the unjust. Und auf irgendjemanden. Jesus sagt, der Regen, er ergießt sich über die Gerechten und die Ungerechten. If the sun is not shining on you, it's because it's being blocked. Wenn die Sonne nicht auf dich scheint, dann ist es deswegen, weil sie blockiert ist. If the sun is shining on Axel and I'm standing right next to Axel. Wenn die Sonne auf mich scheint und ich stehe direkt daneben, der Pastor. How come the sun is shining on you, it's not shining on me? Wie kann das sein, dass auf mich scheint und auf dich nicht? Well, put your umbrella down. Vielleicht nimm mal den Schirm runter. Oh yeah. Oh, there it is. Oh, da ist sie. God loves everybody, but we block it. Gott liebt jeden, aber wir blockieren. We block it through concepts and theological misconceptions. Wir blockieren das durch Konzepte und so falsche Vorstellungen, so theologisch. We see the world as we are. Wir sehen die Welt so, wie wir sind. We don't see the world as it is. Aber wir sehen die Welt nicht so, wie sie tatsächlich ist. We see God as we are. Wir sehen Gott so, wie wir sind. We don't see God as he is. Wir sehen ihn nicht so, wie er ist. That's why we need to look at Jesus. Deshalb müssen wir auf Jesus schauen. When we look at Jesus, we see God for who he is. Wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir Gott als der er ist. God loved having all these people. Gott liebt es einfach, dass all diese Leute kommen würden. He looks at the wedding feast. Und er schaut sich das am Hochzeitsfest Where an. Where did you get these people from? Wo kommen die ganzen Leute her? I got them from the streets and the byways. Aus den Straßen, überall dort. They were standing near the Hofer and the Billa. Der beim Hofer, beim Billa. He invited them all in. Wir haben sie alle eingeladen. Awesome. Wow. I prayed, you know, since I said that to everybody, that we should pray every day that God would bring someone into your life that is open for Jesus. Bete einfach jeden Tag, dass Gott jemand in dein Leben bringt, eine Person, die offen ist für Jesus. So I've been praying this. Und so habe ich das gebetet. And then I was driving in my car. I said, Lord, you haven't brought anybody yet. Da fahre ich so im Auto und sage, Herr, eigentlich hast du heute noch niemanden da gebracht. Maybe you did, but I didn't see them. Vielleicht hast du es, aber irgendwie habe ich sie nicht gesehen. So open my eyes so that I would see them. Öffne meine Augen, dass ich sehen würde. Because if you come back this year by chance, denn wenn du wiederkämst dieses Jahr, einfach so zufällig, and nobody knows, but if you do, und niemand weiß es, aber wenn es denn so wäre, I want to take some people with me. dann möchte ich doch ein paar Leute mit mir nehmen. Some last hour people. So von der letzten Stunde noch welche. In the last minute of history. In der letzten Minute der Geschichte. Before you come, I want to take a few people with me. Bevor du wiederkommst, möchte ich ein paar Leute mitnehmen. Please bring Bitte. Some people. Bring Show ein paar me. Leute. Come. So I was at the Hofer and I drove into the downstairs parking lot. Und dann fahre ich das runter auf die, in die Parkgarage hinein. And there was a guy that I talked to quite a few times. Und da war ein Mann, mit dem habe ich schon ein paar Mal gesprochen. So I waved to him and he's like, ich wink ihm zu und er sagt, ja, super. I went upstairs, bought a few things for Mary. Ich habe ein paar Sachen eingekauft für die Mary. Came back down, put it in the car. Kam zurück, hab's ins Auto getan. Went over and I talked to him. Ging zu ihm rüber, hab mit ihm gesprochen. And then I said, what would you like? We talked about his family, his kids. Wir haben so ein bisschen gesprochen über seine Familie, seine Kinder. Und sagte, was möchtest du? I said, can I buy you something? Kann ich dir etwas kaufen? Some potatoes. And he said, potatoes be great. Vielleicht ein paar Kartoffeln. Said, oh, Kartoffeln wären super. Zwiebeln, Karotten. He said, oh yes, I can make soup for my kids. Ja, said, Zwiebeln und Karotten, super. Suppen kann ich machen. It is incredible how much you can buy at the Hofer for under 10 euros. Es ist einfach unglaublich, wie viel man beim Hofer kaufen kann für unter 10 Euro. You get a bag of potatoes like 79 cents. So ein Sack Kartoffeln für 79 Cent. A huge bag of apples for like 69 cents. Eine große Packung Äpfel, 69 Cent. A huge bag, a whole bag of food. Ganze Tüte, Sackel. And it was like Essen. 9 Euro. 9 Euro. And he looked at it, he says, is that for me? Er fragt nur, ist das für mich? He said, yeah. He's like, ja. Started crying. Und fing an zu weinen. And when I brought it to him, there was a second guy who was upstairs. Und als ich ihm das brachte, war da ein zweiter oben. When I went upstairs, I saw the other guy. I said, oh, that guy looks like he's from the mafia. I don't want to talk to him. Als den zweiten sah oben, habe ich gedacht, nein, der schaut so eher ein bisschen mafiöser aus. And when I came back, the guy who looked like he was from the mafia was with this guy. Und als er zurückkam, war der so ausschaut wie der Mafia, geil, der schaut genauso aus wie der andere. The Mafia guy said, hey, come to camera, how are you? Yeah, what's hey, your name? Wie geht's dir? And he told me his name and I started talking to him. Ich sprach ihn an auf Rumänisch und wir fingen an zu reden. And then all of a sudden, doop, plötzlich, oh. The Lord said, this is the one I want you to share with. Das ist der, dem du von mir erzählen sollst. Mafioso? Der Mafioso? Okay. Do you speak okay. English? Sprichst du no? Englisch? Speak Nein. German? Deutsch? No? Nein. Okay. Okay. Dumnezeu? Gott. Deus? Gott. Bine. Gut. Du, noi bine. Du bist nicht so gut. A few words. Ein paar Me, Worte. Noi bine. You mix a little English, ich little bin auch nicht so gut. German. You mix a little Greek, a little Romanian, ein and Griechisch, a little Italian. Ein bisschen Italienisch. You know what? They understand. They understand. Er hat's verstanden. And you share Christ. You make a little map how to come to the church. Und du gibst Christus weiter und machst eine kleine Zeichnung, wie sie in die Gemeinde kommen können. I thought, okay, praise the Lord. Thank you, Lord. Okay. Preis den Herrn. Danke Gott. A day later, I get a phone call. Tag später bekomme ich einen Anruf. Pastor Rob, can we have a meeting with you? Pastor Rob, können wir dann ein Treffen haben Me mit dir? Me and my girlfriend. Also ich und meine Freundin. Okay, sure. Ja. When you want to meet? Wann möchtest du dich treffen? I said, how about after church? Wie wär's nach dem Gottesdienst? So this morning. Heute früh. I went up to a couple. I said, hey, I'm ready. You want to talk? Hingegangen zu einem Pärchen. Sag, möchtest du reden? And they said, sure. Ja. They were the wrong couple. Die waren die Falschen. But it was okay. I said, hey, are you all, you want to talk now? Willst du mit mir reden? They said, sure. Ja, sicher. So we sat down. I said, what can I do for you? Was kann ich für dich tun? The girl started crying. Das Mädchen fing an zu weinen. She said, I'm so afraid of the future. What am I going to do? Ich habe so eine Angst vor der Zukunft. Was soll ich machen? So I spent like a half an hour with them and I realized that this is not even the couple. Eine halbe Stunde war ich mit zusammen und dachte, oh, das ist noch nicht mal das Pärchen, von dem ich da sprach. That's the couple. Da drüben so after I finished with them, I went over to them and said, hey, how we doing? Nachdem ich fertig war, ging ich zu den anderen rüber und sagte, hey, wie geht's euch? Are you ready to talk? They said, yeah. Sind bereit zu reden? Ja. 45 minutes later. 45 Minuten später. We were in the prayer room. Waren wir dann im Gebetsraum. And I said to the girl. Ich sagte zu dem Mädchen. Do you want to receive Jesus? Möchtest du Jesus empfangen? She's Persian. Sie ist Perserin. She said, do you want to receive Jesus in your life? Möchtest du Jesus in deinem Leben empfangen? She says, I do. Ja. I said, do you want to do it because he wants you to? Möchtest du das, weil das möchte? She said, no. Sagt, because I want to. Ich möchte das. And I remembered my prayer. Und ich habe mich erinnert an mein Gebet. Oh God, this is so awesome. Gott, das ist so super. I said, let's pray. Lass uns beten. And I said, this is like the greatest thing in the world. Und das ist das Großartigste in der ganzen Welt. The greatest privilege in the world. Das größte Vorrecht in der Welt. Is that we could pray with someone to receive Christ. Dass wir mit jemandem beten können, um Jesus zu empfangen. My friend Bill is in the hospital. Mein Freund Bill ist im Spital. And he was in a lot of pain. Er hatte große Schmerzen. And he was witnessing to everybody. Und er hat allen Zeugnis gegeben. Prayed with the nurse to receive Christ. Er hat mit einer Krankenschwester gebetet, damit sie Christus empfängt. As I left this morning's service and I was at my car with Cody. Als er den Morgengottesdienst so verließ und zu meinem Auto ging mit dem Cody. The father of the bridegroom came to me. Da kam der Vater vom Bräutigam, von der Braut zu mir and und sagte. Said, I am not a religious person. Du, ich bin nicht so eine religiöse Person. But what I heard this morning. Aber was ich heute früh gehört habe, really touched my heart. Es hat wirklich mein Herz berührt. We need to talk today. Wir müssen heute miteinander reden. Yes. Jesus, thank you. Can we pray this prayer? Can we just keep praying this prayer as individuals? Können wir dieses Gebet einfach Lord, wieder für sich beten, Herr? Bring someone into my life that is hungry for you. Herr, bring jemanden das Leben von mir, jemand, der hungrig ist. Nach dir, and open my eyes that I would recognize them. Und öffne mir die Augen, dass ich dann auch die Person erkenne. And as I was talking to him, als mit ihm sprach, and the Holy Spirit said, that's three. Schau mal, Nummer drei. How many more you want? Wie viel möchtest du noch mehr? Bring them on, komm, bring them on. Komm her mit ihnen. Let's go further in the story. Weiter in der Geschichte. God is looking for a responsive heart. Gott schaut nach einer Person, nach einem Herz, Jesus was auf ihn reagiert. Jesus is passionately looking for a responsive heart to pour his love into. Jesus, er ist voll Leidenschaft und er sucht nach dem Herz, was auf ihn reagiert. Next verse, and we'll close it up. I still have to go to the wedding tonight. Wird er heute Abend noch zur Hochzeit gehen? Okay. But when the king came in, he looked over the wedding, he looked over the dinner guests. Als aber der König hereinkam, die Gäste beim Dinner zu besehen, he saw a man there who was not dressed in wedding clothes. Da sah er einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. See, when a king or a very wealthy person puts on a wedding for their only son, wenn ein König oder eine sehr wohlhabende Person da ein Festmahl gibt für die Hochzeit seines Sohnes, they provide wedding garments. Und dann sorgte er auch für die Hochzeitskleider. Because people back then didn't have necessarily a nice garment. Na, die Menschen damals hatten vielleicht nicht die passende Kleidung. So you come in to the wedding feast and then the servant pulls you aside and gives you a garment. Und der Diener kommt und er gibt dir da ein Gewand. Let's see, size 45. I have one over here. Yeah, see the size 45. Nice broad shoulders. I think the one on the side. Ja, the blue genau, one. Schau, can I help you, ma'am? What size are you? 37? Madame, kann ich Ihnen helfen? Okay, let's give this lady a 37. You like this color right here? Oh, die looks Farbe. Beautiful. Ja, oh, yeah, wow, gorgeous. Das schaut so schön yes, aus. Yes, yes. And they would go in like, und so gehen sie hinein. They would feel like $1,000,000. Die fühlen sich so, wow. And everything is ready, is sparkling, and wow, a feast alles they could never imagine. Ein Fest, wie man sich you've nicht vorstellen got the fatted kann. Cow over there, and they're cutting it das like right there. Kalb. You know, the big foot, and they're just slicing the und steak right off. Wird runtergeschnitten, and the pig Festmahl. Over here with the apple in his mouth. And it reminds me of a story I heard. There was this rabbi, he always wanted to eat. He always wanted to try pork. Und er wollte immer mal auch vom Schwein mal essen. So, but he was afraid because he thought someone might see him somewhere. Aber er hatte Angst, weil er dachte, wenn ihn dabei jemand sieht. So he went on vacation to Hawaii and he thought, there's nobody here. Er fuhr auf die in Urlaub nach Hawaii. That knows me, so he ordered niemand pork. Da, der mich kennt. Und so bestellte er da ein bisschen Fleisch. He ordered a pork and Fleisch von einem Schwein. And then it was served. Dann wurde er damit bedient. A pig with an apple in his mouth. Und man hat ihm da dann ein Schwein bereitet mit einem and Apfel. Just as he was ready to cut it, und als er gerade bereit war, es zu schneiden, two of his synagogue members came by. Kommen da zwei Mitglieder aus der Synagoge von ihm. And they said, what are you doing? Was machst du da? And he said, I don't know. Ich weiß nicht. I ordered an apple and this is how they served it. Ich habe einen Apfel bestellt Und so kommt er hier, so wird er angerichtet. Let's go to the next verse and we'll close it up. Nächster Vers. And he said to him, friend, how did you come in here without a wedding garment, without wedding clothes? Und das einer zu dem spricht, der Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid anhast? And the man was speechless. Der Mann aber verstummte. Can I just challenge us to read into this how prophetic this is? Kann ich euch da mal herausfordern, einfach dass ihr mal schaut, wie prophetisch das ist? That there is a day coming. Da wird es einen Tag geben, where God himself, wo Gott selbst, is going to address people one on one. Wo er sie ansprechen wird, einer nach dem anderen, eins zu eins. And they are going to be speechless. Und sie werden sprachlos sein. Every atheist, jeder Atheist, every person who ever walked this planet, jede Person, die jemals auf diesem Erdboden gegangen ist. God is not going to send a servant, he's going to go himself. Gott wird da nicht einen Diener senden, er wird da selbst kommen. And this person walked into the wedding feast. Die Person kommt so rein auf das Hochzeitsfest. Can I help you? Someone said. Kann ich Ihnen helfen? No, what size are you? Welche Größe hast du? It's okay. I'll be right there. Das ist okay. Na, ich bin gleich wieder zurück. Ja. I'll be right back. Wird gleich wieder da sein. Just kind of wanders in. Und er geht da so umher, geht hinein. Just kind of strutting around. So strunzt er da rum. In his duds. So in seinen normalen Kleidern. Yeah. Looking at all the food and checking it out and schaut sich das alles an. How are you doing? Yeah, ja, nice hey. To see you. Ja, yeah, wie geht's yeah, dir? Yeah. Yeah, just kind of having a good time. Und der macht so eine nette Zeit. And all of a sudden, und ganz plötzlich, the king himself kommt der König selbst. Came over. Er kam direkt zu ihm. Hello, friend. Hallo, mein Freund. How is it that you're in here? Wie kann das sein, dass du hier bist? Without a wedding garment. Ohne ein Hochzeitskleid. And the man was speechless. And that day is coming. Und der Mann war sprachlos. Und dieser Tag kommt. When God is going to address person after person. Und der Tag kommt, wenn Gott jede einzelne Person ansprechen wird. How is it that you thought you could be in my presence? Wie kann das sein, dass du dachtest, du könntest in meiner Gegenwart sein? Without a robe. Ohne das rechte Gewand. Without the robe of my righteousness. Ohne das Gewand meiner Gerechtigkeit. How is it that you thought you could do that? Wie hast du dir das gedacht? And look what the king did. Und schaut, was der König tat. In the next verse. Then the king said to his servants, bind him hand and foot. Und da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm an Füßen und Händen. Throw him into outer darkness. Nehmt ihn und werft ihn in die äußere Finsternis. In that place where there will be weeping and gnashing of teeth. Dorthin, wo weinen und Zähneknirschen sein wird. We cannot disrespect God more. Wir können Gott nicht mehr Missachtung entgegenbringen. Than to think we could walk into his presence. Als dass wir denken, dass wir in seine Gegenwart kommen. Without the righteous robe that Jesus provided for us. Through his death. Ohne das Gewand der Gerechtigkeit, was Jesus uns gegeben hat in seinem Kreuzestod. And if we can just grasp how righteous Jesus has made us. Und wenn wir nur irgendwie begreifen können, wie gerecht uns Jesus gemacht hat. Not because we were good enough. Nicht weil wir da gut genug gewesen wären. But simply because we responded. Sondern ganz einfach deswegen, weil wir auf ihn reagiert, ihm geantwortet haben. And he closes by saying this. Verse 14. For many are called. Denn viele sind Berufene. But few are chosen. Wenige aber Auserwählte. Prophetic. This is prophetic. Auch dies ist prophetisch. And God will bear witness to this. Und Gott wird diesem Zeugnis geben. When the nations stand before him. Wenn dann einmal die Nationen vor ihm stehen werden. I called you all. Ich habe euch alle berufen. But you were too busy. Aber ihr wart zu geschäftig. You were too indifferent. Zu gleichgültig. You were too proud. Zu stolz. You're too arrogant. Zu arrogant. You did not respond. Ihr habt nicht reagiert. Who does God call? Wen beruft Gott? The responsive. Die auf ihn reagieren. It's as simple as that. So einfach ist das. Those who will humble themselves and just respond. Das sind die Auserwählten, die sich demütigen und auf ihn reagieren. That's why Jesus said, unless you are like a child. Und deshalb hat Jesus gesagt, es sei denn, dass ihr seid wie ein Kind. You will never enter the kingdom of God. werdet ihr nicht das Reich Gottes betreten können. That goes right into our experience today and tomorrow. Und das geht auch direkt hinein in unsere Lebenserfahrung hier, heute oder morgen. We have a robe. Wir haben da ein Gewand. If you think that you can approach God because you're good, wenn du dir denkst, dass du vor Gott treten kannst, weil du doch gut seist, you're never gonna find him. Dann wirst du ihn nie finden. You're grieving the spirit. Du betrübst den Geist. Then you have the person who's really struggling with a lot of issues. Und dann hast du die Person, die da wirklich sich abkämpft mit vielen Dingen. All kinds of stuff. Alle möglichen Dinge. Anger issues. Wutausbrüche. Bitter out against their father and vielleicht bitter gegenüber dem Vater. Smoking cigarette after cigarette. Eine Zigarette nach dem anderen, Kettenraucher. Having stupid thoughts here and there and seltsame Gedanken da. And coming to God wrapped in the robe of Jesus. Eine Person kommt vor Gott bekleidet mit der Gerechtigkeit Christi. Father, I am so unworthy. Vater, ich selbst bin so unwürdig. The worst person on the planet. Wahrscheinlich die schlimmste Person auf deinem Erdboden. But I'm coming to you. Aber ich komme zu dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. In his righteousness. In seiner Gerechtigkeit. Help me. Hilf mir. Help me. Hilf mir. I want to be the person you want me to be. Help me. Ich möchte die Person sein, die du möchtest. Do you know how passionate Jesus is? Wisst ihr, wie leidenschaftlich Jesus ist? Toward a responsive heart. Gegenüber einem Herzen, was auf ihn reagiert. When we are at the bottom, wenn wir da ganz unten sind, we had life group on Monday. Am Montag haben wir Life Group. And we drove over the Donau. Und wir sind Donau über Canal. Die Donau rübergefahren, jenseits. Anthony and Jenya and my wife. Anthony, Jenya und meine Frau. And I saw this person, they were up on the rail. Und da sah ich die Person, die war da schon auf dem Brückengeländer. And I stopped the car and I said, are they going to jump? Oh, und ich habe das Auto angehalten und gedacht, werden die da jetzt springen? Wird die Person and springen? We looked and said, I don't, maybe they're talking to somebody down there. Vielleicht spricht die Person nur zu jemandem, der da unten I think ist. They're going to jump. Die Person wird doch nicht springen? And suddenly there are two people. I said, hey, don't let her jump, quick. Hey, lass sie da nicht springen. They ran over and the girl wanted to jump. Und sind rübergerannt, aber die Frau, sie wollte runterspringen. Another guy jumped out of his car. They dragged her away. Ein anderer, er sprang aus seinem Auto und sie haben sie da weggezogen. People need the Lord. Menschen brauchen den Herrn. And I said, Lord, next time. Und ich sagte zum Herrn, I'm jumping out of my car. Beim nächsten Mal bin ich der Erste aus dem Auto. Please open my eyes to opportunities. Bitte öffne meine Augen für Gelegenheiten. I should have been a little quicker. Ich hätte da noch schneller sein müssen. God's looking for a responsive heart. Gott schaut danach Herzen, die auf ihn reagieren. Amen. Amen. How's your heart tonight? Wie ist dein Herz heute Abend? Are you weighed down? Bist du irgendwie niedergedrückt? You're feeling like, hey, I'm not really good enough for God. Denkst du irgendwie so, irgendwie bin ich nicht gut genug für Gott? He's not looking at that. Darauf schaut er gar nicht. He's looking at Jesus. Er schaut auf Jesus. He's looking at anybody who would humble themselves enough to put that robe on. Er schaut auf jede Person, die demütig genug ist, einfach sich damit zu bekleiden, mit seiner Gerechtigkeit. And come into the wedding feast. Und dann hineinzugehen in das Hochzeitsmahl. In a sense, we have a wedding feast already. In einer Weise haben wir bereits ein Hochzeitsfest. Right? We have all the fruit of the Spirit. Wir haben all die Früchte des Geistes. All the privileges of God. All diese Privilegien Gottes. And we can come and partake. Und wir können kommen und einfach daran teilnehmen. And that makes us better people. Und das macht uns zu besseren Leuten. But it's still not the issue. Das ist aber noch nicht der Punkt. The issue is a responsive heart. Der Punkt ist eigentlich ein Herz, was auf ihn reagiert. So maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier. And you have never received Jesus in your life. Und du hast Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen. And if you die tonight, do you have any idea where you would go? Und wenn du heute Abend sterben würdest, hast du je eine Idee, wo du hinkommen würdest? It's just a simple prayer. Nur ein einfaches Gebet. Do you want to pray it with me tonight? Möchtest du das mit mir beten? And Jesus will come into your life. Und Jesus wird in dein Leben hineinkommen. He will invade your life. Er wird da einfach total hineinkommen, eindringen. Heaven will invade your life. Der Himmel wird einfach in dein Leben durchdringen. The Holy Spirit is like he's like a racehorse. He's just waiting. Der Heilige Geist, der ist da wie ein Rennpferd. Er möchte hinein. He wants to come in like a flood. Er möchte hineinkommen wie eine Flut. Would you pray with me? Willst du mit mir beten? A simple prayer. Ein einfaches Gebet. Are you ready? Sie bereit? And the church is praying for you. We're all praying for these people. Ready? Die Gemeinde betet einfach jetzt. Okay. If you're here tonight, wenn du heute Abend hier bist, and you're not sure, und du bist dir nicht sicher, where you would go if you die, wo du hingehst, wenn du stirbst, and you've never experienced God's love in your heart, und du hast Gottes Liebe noch nie in deinem Herzen erlebt, pray with me. Bete mit mir. Say these words. Sag diese Worte. God in heaven. Gott im Himmel. I am just here. Ich bin einfach hier. Forgive me. Bitte vergib mir. All the stupid things I've done. All diese blöden Dinge, die ich getan habe. Forgive me. Bitte vergib mir. Can you say those words? Kannst du das sagen? You gotta say them. Du musst es aussprechen. God, forgive me. Komm, Gott, vergib mir. I put my faith in Jesus, your son. Ich setze meinen Glauben hinein in Jesus, deinen Sohn. I don't understand everything. Ich verstehe noch nicht alles. I only understand a little bit. Ich verstehe nur ein ganz bisschen. But I put my faith in Jesus. Aber ich lege meinen Glauben in Jesus hinein, who died for me. Der für mich starb. Can you say those words? Kannst du das sagen? I put my faith in Jesus, who died for me. Ich setze meinen Glauben in Jesus hinein, der für mich gestorben ist. Forgive me. Bitte vergib mir. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. In Jesus' name. In Jesu Namen. Can you say that? In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Now you are like a champagne bottle. Nun bist du wie eine Champagnerflasche. But the cork is still on top. Aber der Korken, der ist immer noch drauf. Now you gotta go and tell somebody. Geh einfach hin und sag's jemandem. When you tell somebody, wenn du es jemandem sagst, that didn't sound good. Und plötzlich so boing. Can someone do that? Yeah, there it is. The champagne, the cork will come off when you say, when you tell somebody. Der Korken, wird einfach hochspringen. There it is. Yeah. It will come off when you speak it with your mouth. Der wird einfach herausfliegen, wenn du das mit deinem, wenn du das einfach aussprichst. Amen. Lippen. And for the church tonight. Und für die Gemeinde heute Abend. God loves us. Gott liebt we uns. Are the bride. Wir sind die Braut. If we could just see the look on Jesus' face, how much he loves us. Wenn wir einfach das Gesicht sehen könnten, was Jesus hat. Er liebt uns so sehr. Adores us. Whoa, almost fell over. Yeah. He adores us. Er betet uns regelrecht an. He is passionately in love with us. Hat so eine leidenschaftliche Liebe für uns. Amen. Amen. Let's pray this week. Lass uns diese Woche beten. God, bring someone into my life. Gott, bring jemanden in mein Leben. That I can tell them about your love. Dass ich dieser Person erzählen kann über deine Liebe. Father, we pray this prayer tonight. Vater, wir bitten dich. Und wir beten dieses Gebet. Open our eyes. Öffne unsere Augen. We might share your love with someone. Auf dass wir deine Liebe einfach jemandem weitergeben können. The greatest privilege in the world. Das größte Vorrecht in dieser Welt. Bring someone into our life. Bring jemanden in unser Leben. And open our eyes that we would recognize who they are. Öffne unsere Augen, auf dass wir erkennen können, wer sie sind. And give us the courage. Und gib uns den Mut. To tell them of your love. Ihnen von deiner Liebe zu erzählen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, I'm going to a wedding right now. Ich gehe jetzt direkt zu einer Hochzeit oder zu der Hochzeit. I've got my garment on. Ich habe meine Kleidung, habe ich schon an. I'm ready to go. Und ich bin bereit zu gehen. So have a great night. Schönen Abend wünsche ich. Mike and I are invited, so we're leaving right now. Und wir werden jetzt gehen, denn Mike und ich. Help with the chairs, I'm not here tonight. Hilf mit den Stühlen, ich bin heute Abend nicht hier. And God bless.